Die Promille bringt mich fast zum Mal. Kein Leben ohne Alkohol, denn sonst geht es uns nicht wohl. Du gehst zur Scheltankstelle auf die Schnelle. Was gibt es an der Tasche? Sixpacks! Was brauchen wir zum Feuer? Sixpacks! Was schmeckt du ins Feuer? Sixpacks! Was hilft gegen Langeweile? Sixpacks! Jede Neue ist kein Theater mit Kater und der Vater macht Theater. Wir brauchen Bier, denn das macht uns zum Tier. Was brauchen wir zum Feuer? Sixpacks! Was schmeckt wohl ins Feuer? Sixpacks!